Der Archetypus und der Avatar. Der Archetypus des Führer, in dem Blut oder in der Erinnerung des Blutes, ist so etwas wie eine Gebärmutteridee, welche hier in dem unbewussten Kollektiv von einem Menschen schläft und etwas, das sich von einem Menschen bemächtigt und dargestellt wird, sich bewusst macht und sich ausdrückt. Im Allgemeinen hat dieser Mensch ein kurzes Leben, sich durch ein inneres Feuer verheizend. Im Ausgleich entwerfen der Mythos und die Legende das Jenseits von seiner Zeit. Mit dem Avatar sind die Dinge ähnlich, wie auch sehr verschieden, weil es sich hier um eine Gottheit handelt, die sich auszudrücken versucht. Sie benötigt dafür den Körper eines Menschen, meistens von einem Eingeweihten, in welchem sie sich verwandelt, um sich selbst davon bewusst werden zu können. Bei Zeit bekommt dieser Mensch diese Unsterblichkeit übertragen, ihn in seinem Körper und in seiner Seele vergöttlichend, wie der absolute Mensch, der Übermensch, der Sonnenmensch. Dies ist der Fall des Prinzen Gautama, der sich im Buddha verwandelte und im Nirvana wieder auferstand, von Krishna, von Mohammed und von Jesus, der sich in Christus verwandelte und am dritten Tage mit seinem Körper wieder auferstand, während Wotan am neunten Tag wiedergeboren wurde. All diese leben und kehren ewiglich mit ihrem Körper zurück. Und so war das mit Adolf Hitler. Deshalb starb der wahre Hitler nicht. Falls er starb, auferstand er ebenfalls am dritten Tag oder am neunten Tag und begab sich in die Antarktis nach Neuschwabenland und von da zum Mond, zum Mars und zur Venus, wo er sich jetzt in einem selben Alter und für immer befindet, bis zu seiner Rückkehr im Ragnarök der Götterdämmerung, wenn selbst die Götter sterben. Dann kehrt er mit Wotan Kalki zurück auf einem weißen Pferd, um zu richten. Und was ist mit dem Double los, mit den Doubles? All diese sind ebenfalls Wiedergeburten des Archetypus, wenn auch nicht des Avatars. Sie haben die Fähigkeit, so zu handeln, als wenn sie die Person wären, die sie darstellen, sprechend und ebenfalls wesentliche Dinge nennend, wie Rudolf Hess im Nürnberger Prozess. Mit Sicherheit bei der Erschaffung der Doppelgänger, bei der in Nazi-Deutschland vollkommen erreichten Verdoppelung, war eine Einweihung in einen bis heute unbekannten Esoterismus notwendig, in einen sehr mächtigen Orden, in Verbindung mit dem geheimen Tibet, mit Hyperborea und mit den Außerirdischen. Auf diese Weise schaffte man es, den Astralkörper zu materialisieren, den Linga Sarira, und machte ihn allgegenwärtig. Das heißt, nicht nur ihn verdoppeln, sondern ihn auch nach Belieben zu vervielfachen. Und dies war das Geheimnis der Verdoppelung im Dritten Reich, das welches mir in einer schon entfernten Nacht in Österreich offenbart wurde.